Wortschatz. Bedeutung von Präpositionen mit Dativ. A17. Hören Sie. Zu welcher Gruppe A bis C passen die Hörtexte? Hören Sie noch einmal und notieren Sie die Präpositionen. Wie komme ich vom Hotel zum Teatro Carlo Felice? Es ist 7:15. Bitte gehen Sie etwas zur Seite. Ich rufe morgen so 9 aus Frankfurt an. Die Atik Ali Pascha Moschee ist bei der Konstantinsäule. Der Palazzo Giorgio ist nicht weit von hier. Sie können zu Fuß gehen. Am besten fahren Sie mit dem Taxi. Sie kennen schon Präpositionen mit Dativ. Wir möchten am Montag nach Izmir reisen. Sie müssen da nach rechts drehen. Wie komme ich vom Architekturmuseum zur Piazza San Matteo?